Cobains Asche. Hörspiel von Agnieszka Lessmann. Du warst nicht da. Ich hab den Flug verpasst, verdammt. Und den nächsten auch. Ja, ich muss mich um meine Platte kümmern. Du warst nicht da. Du warst nicht da. Ich hab meinen Flug verpasst, verdammt. Und den nächsten auch. Ja, ich muss mich um meine Platte kümmern. Ja, du warst nicht da. Madame, Sicherheitskontrolle. Bitte öffnen Sie Ihren Koffer. Das, was Sie da unter Ihrem Arm haben, auch. Das ist ein Teddybär. Darf ich ihn bitte trotzdem mal sehen? Bitte. Das ist ein Rucksack. Sag ich doch, ein Teddybär-Rucksack. Was ist da drin? Das ist mein Mann. Das sehen Sie, das war mein Hochzeitskleid und das... Das ist ja Asche. Ein Sommermorgen im amerikanischen Nordwesten. Eine Frau steht vor dem flachen Flughafengebäude. In der Hand einen Koffer und am Arm einen Teddybär-Rucksack. Ihr blondes Haar hängt wirr um das blasse Gesicht. Weiße Zähne beknabbern eine pink verschmierte Unterlippe. Sie fröstelt. Was sie trägt, würde Debbie Williams als einen wonnig zarten Anflug nichts bezeichnen. Ein wonnig zarter Anflug nichts. Die Sommer sind kalt in Ithaca. Sie kommt bestimmt aus Kalifornien. Hugh Brighton nennt es gerade genug, um das Nötigste zu bedecken. Gerade genug, um das Nötigste zu bedecken? So einer hat uns hier noch gefehlt. Zu all diesen Schlabberrock-Alt-Hippie-Weibern und College-Spinnern, die rund um Ithaca jede verlassene Farm und jede morsche Blockhütte aufgekauft haben. Triffst ja kaum noch eine richtige, eine anständige Familie. Was will so eine nur wieder hier? Ted Walker in seinem Taxi ist zu sehr mit sich beschäftigt, als dass er leicht bekleidete Neuankömmlinge registrieren würde. 150, 200, 250, 300. Drei dezent lohnende Fahrten und ich hab's zusammen. Kevin Jones mit seinem blöden Angeber, was? Wenn wir erstmal richtigen Verstärker und neue Boxen haben, dann macht er auch mit, der Profimusiker. Rockstar, was? Taxi! Alexa Cross erkennt sie sofort. Sie ist ein großer Nirvana-Fan. Das ist doch Courtney Love. Wow. Ich werd wahnsinnig. Courtney Love in Ithaca. Zum Urlaub machen wird sie nicht hergekommen sein. Wo will sie bloß hin? Zum Kloster. Zu den Buddhisten will sie. Na, die wird ihr schlechtes Gewissen treiben. Hexe. Ja klar. Das war Courtney Love. Die Arme. Es muss furchtbar sein, seinen Mann so zu verlieren. Courtney Love? Diese Punkrock-Schlampe? Na, die soll mir mal begegnen. Die soll doch ihr Baby mit Drogen vollgepumpt haben. Menschen. Was weiß man? Jemand geht irgendwo hin. Er sagt etwas. Er tut etwas. Oder es gibt ein Foto in der Zeitung. Man sah nur das eine Bein. Jeans und einen Turnschuh. Es war so schrecklich. Warum erzählen Leute Dinge über andere Leute? Ich habe mich so verraten gefühlt. Persönlich? Nein, ich habe ihn nicht persönlich gekannt. Ich habe alles über ihn gewusst. Polly wants a cracker. Think I should offer first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Sie sind doch... Nein, bin ich nicht. Ich habe noch gar nicht zu Ende gesprochen. Ich erzähle Ihnen mal was. Zum Beispiel gehe ich mit einer Freundin in eine Pizzeria. Wir essen, wir lachen. Da tritt eine fremde Frau an. Hey, ihre Begleiterin sieht ja aus wie Courtney Love. Du sitzt da und lass dich checken und endlich geht's immer wieder so richtig gut und da tritt diese Frau an deinen Tisch. Und plötzlich herrscht Stille. Du bist allein im Universum. Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Was? Landschaften ziehen vorbei, eine lange, ebene Straße hinein in die Berge um den Cayuga Lake. Dort oben Schluchten und Wasserfälle. Rechts erscheint die Lagerhalle eines Sägewerkes, links ein einsamer Diner. Auf dem Parkplatz Lastwagen, Pickups und ein alter Cadillac. Kurt kam noch schlechter damit klar als ich. Der Release-Party zu Nevermind gemacht hat. Da in dem Raum stand so ein Fotoautomat. So einer mit Vorhang. Da waren all diese Leute, alle wichtigen Labels hatten Vertreter geschickt. Seit Jahren kämpfte Kurt um Anerkennung. Hunderte von Briefen hat er an all diese Labels geschrieben. Und gebettelt, dass sie ihm eine Chance geben, dass sie eine einzige Single mit Nirvana produzieren. Wir sind bereit, das Studio und den größten Teil der Kopien selbst zu bezahlen. Wir wollen einfach nur auf eurem Label sein. Könnt ihr uns bitte eine Antwort wie verpisst euch oder kein Interesse schicken, damit wir nicht weiter Geld dafür rausschmeißen, mehr Tapes zu schicken? Und jetzt sind sie alle da. Die erste richtig große Platte von Nirvana kommt raus. Und was macht Kurt? Kaum, dass er den Raum betreten hat, flüchtet er in diesen Fotoschrank und kommt nicht wieder raus. Und deshalb hat er... Nein! So, Madam, Mrs. Cobain, da wären wir. Die Seele fliegt. Seen breiten sich aus unter dir. Wälder, Prärien und Städte. Du siehst all das Gewimmel. Spaziergänger streifen durch Lichtungen. Taxis durchpflügen Häuserschluchten. Auf einem silbrig schimmernden Gewässer setzt ein großer Vogel zur Landung an. Du bist getrennt von dem allen und eins damit. Also, es geht darum... Kommen Sie doch erst mal rein, Madam. Ich meine die Wiedergeburt, das Karma, er hat sich erschossen. Hier, sehen Sie. Das ist seine Asche. Nicht, Madam. Das fliegt ja alles rum. Kommen Sie weiter rein. Wir beginnen gerade mit der Morgenmeditation. Gitarre von irgendwoher. In meinem Kopf ein einziges Loch. Verzerrungen aus dem Nichts. Wo bist du jetzt? Engel grinsen nicht. Engel küssen nicht. Mein atmender Körper. Mein einziges nasses Sehen. Kalte Hände. Ein schales Ziehen im Unterbauch. Jeden Abend die leere Hälfte des Bettes. Engel ficken nicht. Du hast mich oft genug versetzt. Deine Heroin. So mein Stolz. Meine Angst. Ich habe nie so viel gefixt wie du. Bitte, willst du dich umbringen? Ja, aber nicht mit einer Spritze. Aber nicht mit einer Spritze. Und dabei lächelt er dieses Lächeln. Ich bringe mich um mit einem Gewehr. Kopf weg. Na ja, cool, fanden sie ihn unglaublich cool. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht einfach glücklich sein könnte. Ich bin ein international geliebtes blondes Teenie-Idol, von den Kritikern bejubelt. Grunge-Halbgott, Rockstar, der endlich doch noch aus seinem Schrank herausgekommen ist. Geschnitten. Babys Atem. Engelshaar. Babys Atem und Engelshaar, weil ich blond bin. Stirbt mich wie ein Fisch. Ah, Engelshaar. Merkwürdiger Engel. Ja, wie ein Fisch. Glubsch, glubsch. Ich hatte Angst um dich, nichts weiter. Warum lang? Du warst eingesperrt, ich war eingesperrt. Oh, die Frau des berühmten Kurt Cobain. Oh, sie macht auch Musik. Ich hätte ihm diese herzförmige Schachtel nie schicken sollen. Wer konnte das damals ahnen? Oh, aber jetzt hat sie ja ausgesorgt. Courtney Love hat jetzt genug Kohle, genug Asche. Ja. Oh, shit. Nichts denken. Einatmen. Ausatmen. Verdammtes Arschloch, mich so allein zu lassen. Nee, warten Sie. Lassen Sie das mal lieber zu. Wir werden nachher das Kleid ausschütteln und die Asche zusammenfegen. Also, worum es geht, er hat sich erschossen. Ich meine, das bringt ein schlechtes Karma. Im nächsten Leben, nach der Wiedergeburt. Ja. Es war nicht unbedingt überraschend. Er hatte oft davon gesprochen, dass er sich eines Tages umbringt. Es war wie ein Kobold, der ihn immer wieder überfiel. Das erste Mal, glaube ich, als seine Mutter ihn rausgeschmissen hat, da war er 15 oder so. Er stand auf dem Dach und wollte springen. Seine Mutter hatte einen neuen Freund und es gab andauernd Krach. Er war nur 5 Jahre älter als Kurt und er schlug sie. Kurts Mutter war eine Schönheit. Sie war 19, als sie ihn bekam. Erzählen Sie weiter. Wendy, ja. Ich weiß nicht. In den ersten Jahren war sie die perfekte Mutter. Sie vergötterte Kurt. Er war ein süßes Baby. Hier, Sie mal. Sehen Sie, der war so 3 oder 4. Er hatte schon immer diese unglaublich blauen Augen. Der war sehr lebhaft, musste immer irgendwas machen, immer alles mit Karacho. Ja? Was? Ich hatte eben Aussetzer. Was habe ich gerade gesagt? Immer alles mit Karacho. Ja. Ja, genauso hat er das mit den Drogen gemacht. Die Pumpe immer voll aufgezogen, egal was drin war. Verstehen Sie, es war ihm egal. Als Kind beim Schlittenfahren, da kracht er den Abhang runter mit einem Tempo, wenn die sagt, ihr wurde schlecht nur vom Zusehen. Manchmal knallt er auch gegen einen Baum oder irgendwas. Es war ihm egal. Es war ihm egal, ob er sich eine Überdosis setzte. Es war ihm einfach egal. Immer alles bis zum Rand und dann drüber. Als er 6 war, sagten sie, er ist hyperaktiv und gingen mit ihm zum Kinderarzt. Und dann, als er 8 war, haben sie sich scheiden lassen. Er muss sich völlig verändert haben, hat sich total in sich zurückgezogen. Er wohnte eine Zeit lang bei seinem Vater und dann bei verschiedenen Onkeln und Tanten. Naja. Sie dürfen hier nicht rauchen. Nicht? Nein. 15 oder 16 war, stand er praktisch auf der Straße. I hate Mom, I hate Dad, Mom hates Dad, Dad hates Mom. Das hat er mit 8 auf die Wand neben seinem Bett geschrieben. Eine Menge Hass. Das war ein schlechtes Karma. Hass und Begierde bringen unheilsame Taten hervor. Darüber hinaus bewirken alle Leidenschaften, alles, was an dieses Leben bindet, dass man es immer wieder durchlaufen muss. Und im Nirvana ist das endlich vorbei, ja? Wenn du es erreichst. Wo bist du jetzt? Ein Frauenbauch? Ein neues Baby? Ja, noch einmal Embryo sein, das wolltest du doch. Die ganzen verkrüppelten Föten, die er immer gemalt hat. Flossenbabys. Ein Fötus. Für nichts mehr verantwortlich sein. Nichts weiter tun, als herumschwimmen. Blitsch, blitsch. Nicht einmal mehr atmen müssen. Sich bewusstlos treiben lassen. In einem Strom. Unendlich gütiger Zeit. Sie ist eingeschlafen. Diese Frau ist sehr müde. An diesem Sommertag, einem für Ithacas Verhältnisse ungewöhnlich warmen Sommertag, stehen alle Fenster weit offen. Courtney, noch benommen von der Atmosphäre im Kloster und vom Schlaf, geht durch die Stadt und besieht sich die Häuser. Backsteingebäude mit geklöppelten Gardinen. Blau oder rot lackierte Bänke davor, unter denen sich Katzen räkeln. Holzhäuser, auf deren Balkonbrüstungen Batikdecken auslüften. In Terrassentüren klimpern selbstgewirkte Perlenvorhänge im Wind. An knallfarben bemalten Haustüren hängen indianische Masken. Courtney blinzelt in die Sonne und streift sich eine Strähne aus dem Gesicht. Zeitreise in die Kindheit. Hugh Brighton poltert mit seinem Jeep die lange gerade Hauptstraße entlang. Er ist unterwegs zu einem Kunden, dessen Alarmanlage gewartet werden muss. Die Hitze ärgert ihn. Sie brütet Fliegen aus und trocknet den Staub, den seine Räder aufwirbeln und gegen die Windschutzscheibe schleudern. Da ist sie ja wieder. Torkelt am helllichten Tag durch die Gegend. Wo sie wohl ihr Kind gelassen hat. Ted Walker lehnt an einer Zapfsäule und wartet, bis der Benzinfluss automatisch stoppt. Großzügiges Trinkgeld, immerhin. Schon merkwürdig, so jemanden plötzlich im Auto sitzt. Evan Jones lehnt neben ihm und spielt mit einer nicht angezündeten Zigarette. Du hättest ihr von unserer Band erzählen sollen. Mensch, so blöd möchte ich mal sein. Hat Courtney Love im Auto sitzen und spielt den Stockfisch. Alexa Cross föhnt einer Kundin die Haare und sieht dabei in den Spiegel. Ich musste heute Morgen zum Flughafen meine Tante hinfahren. Sie verbringt den Sommer in Florida. Und raten Sie mal, wen ich da gesehen habe. Courtney Love! Haben Sie noch nie von ihr gehört? Die Frau von einem Musiker. Ein genialer Musiker. Er hat sich erschossen. Der Rolling Stone hat ihn sogar den John Lennon seiner Generation genannt. Manchmal frage ich mich, ob er es wirklich getan hat. Es gibt Leute, die behaupten, er wurde umgebracht. Tatsächlich? Und von wem? Von seiner Frau. Im Blumenladen neben Joannas Dessous-Boutique gießt Debbie Williams die Topfpflanzen. Hi. Oh, hi. Bitte? Die Rosen. Wie viele haben Sie davon? Ja, die und im Kühlhaus. Warten Sie, ich sehe mal nach. Nein, lassen Sie. Ich nehme alle Reiben können, aber rot müssen sie sein. Schicken Sie sie ins Lakeside, Zimmer 78. Und die Rechnung auch. Ist gut, Ma'am. Hier vielleicht und das Schwarz ist, ich weiß nicht, zu morbide. Süße. Ja, mal zu mich? Entschuldige, ich meine, ich selbst habe ja kein Problem damit. Naja, man kann von der Straße aus reinsehen und die Leute hier... Also, was ich sagen will, ist, die Umkleidekabine ist da hinten neben dem Regal mit der Seidenwäsche. Sorry, habe ich nicht dran gedacht. Ist nicht ganz mein Fall, dieses Teil. Ja, hast du vielleicht sowas wie ein Babydoll in Pink? Ja, ich verschwinde schon. Ich habe viele Jahre Stripperin verdient, da kriegt man ein anderes Verhältnis zu seinem Arsch. Ja, ja. Warte mal, wie wär's denn hiermit? Ja. Strippen ist okay, besser als Prostitution. Ich hatte Glück, ich war so fett, dass mich sowieso keiner beachtet hat. Alle haben es gemacht, jedes Mädchen, das in der Band war. So konntest du dir eine Gitarre kaufen und einen Verstärker. Verdient man gut damit? Nicht so besonders, ich jedenfalls nicht. Als Kind war ich schön, so bis ich 11, 12 wurde. Dann kam die Pubertät, ich hab's gehasst, sie hat mich um meine Schönheit gebracht. Aber kennst du unsere zweite Platte, Live Through This, ist gerade rausgekommen? Ich stehe mehr auf die Doors, Fleetwood Mac und so. Verstehe, ne? Ein bisschen eng vielleicht, ich hol dir das eine Nummer größer. Wenn du die CD mal siehst, hinten ist ein Foto von mir drauf als Kind. Wo bist du aufgewachsen? In San Francisco. Und Eugene, Oregon. In einer Landkommune in Marcola, bei einer Freundin meiner Mutter in L.A., auf einer Ranch in Neuseeland, in Portland bei meinem Stiefvater Frank, beim Ex-Lover meiner Mutter in Eugene, in der Besserungsanstalt Skipworth, in der Besserungsanstalt Hillcrest, im Heinsheim in Corvallis, bei einer Cousine meiner Freundin Sally in Nordkalifornien, bei dem perversen Vater meiner Freundin Jill in Springfield und dann lernte ich eine Sozialarbeiterin kennen, die mich vorzeitig für mündig erklären ließ. Und deine Eltern? Eltern? Der Einzige, zu dem ich ein gutes Verhältnis hatte, war mein Stiefvater Frank, aber meine Mutter war nur 4 Jahre mit ihm zusammen. Und dein richtiger Vater? Ein psychopathischer Arsch. Er war mal Roadie bei den Grateful Dead und hat sich aufgespielt, als sei er Cherry Garcia persönlich. Dabei haben sie ihn rausgeschmissen, weil er sie so genervt hat. Einmal, als ich 15 war, habe ich bei ihm gewohnt. Er hat sich 2 Pitbulls gekauft und sie auf mich gehetzt, damit ich verschwinde. Hey, Courtney! Ja? Ist das dein Rucksack? Oh, shit. Ja, danke. Hier haben wir eine besonders schöne Fender und hier, Moment. Lass die Finger von meinem Rucksack. Ich wollte nur mal an die Gitarre da. Die wird dir vielleicht gefallen. Die klingt ganz gut. Aber hör mal, was ist das für ein Schnarchen? Ich höre nix. Ja. Was ist das? Ein Papiertaschentuch, unbenutzt. Was soll ich damit? Tja, dann schmalz aus den Ohren pulen, oder machst du es mit den Fingern? Noch heute bewahrt Vic Simon, Besitzer von Ithacas größtem Music Store, das Taschentuch und einen Aschenbecher auf, darin eine der vielen Lippenstift-verschmierten Kippen, die Courtney Love dort hinterließ. Sie war schon eine Erscheinung, hat jedenfalls einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also diesen Lippenstift werde ich nie vergessen. Sie benutzte diese Knallfarbe, so ein Daiquiri-Erdbeerrot. Der Aschenbecher steht in einem besonderen Regal neben einem Plektron, das einst Eric Clapton gehörte, und einer Mundharmonika, die Bob Dylan weggeschmissen haben soll. Die hier, diese Martin, die ist okay. Mahagoni, Zeder, indisches Rosenholz, ja. Das ist ein feines Stück. Die hat Patti Smith auch mal bei mir ausprobiert. Ladenhüter. Ein gutes, solides Modell. Die wird dir auch in 20 Jahren noch Freude machen. Wir haben sie auch als Linkshändermodell. Das brauchen wir nicht mehr. Also sagen wir für dich 1400. Ich zahle mit Karte. Tut mir leid, die funktioniert nicht. Was heißt das, die funktioniert nicht? Ich glaube, sie ist, also, die ist gesperrt. Kein Quatsch, was soll sie denn gesperrt haben? Es tut mir wirklich leid. Was? Dein scheiß Gerät da ist kaputt. Was soll das heißen, die ist gesperrt? Wer ich bin? Was glaubst du? Klar weißt du, wer ich bin. Und sag jetzt nicht, komm ins Witwe, sonst hau ich diese gute alte Martin in dieses gute alte Pearl-Schlagzeug da. Ich will dir mal was sagen. Als ich meinen Mann kennenlernte, war ich berühmter als ihr. Er hat nicht wirklich unter der Brücke gelebt. Aber in leerstehenden Häusern, Lagerhallen, bei Freunden. Unter der Brücke. Auch einmal im Aufenthaltsraum der Klinik, in der er geboren wurde. Die Angehörigen der Todkranken durften dort rund um die Uhr sein. Er hat sich dazwischen geschmuggelt und hat bei der Essensausgabe immer irgendeine Zimmernummer gesagt. Lipp und Gras. Aber es ist okay. Ich habe kein Gefühl. Sie waren sich ähnlich. Wenn er von seiner trostlosen Kindheit erzählte, sagte sie, hey, das kann ich noch toppen. Als Courtney Kerr zum ersten Mal sah, das war bei einem Konzert im Satyricon in Portland. Sie sieht aus wie Nancy Spangen. Der sieht so fertig aus wie Dave Burner, aber er ist viel süßer. Hey, du hast ja einen Dave Burner-Knall. Wer ist Dave Burner? Soul Asylum, kennst du die etwa nicht? Kennst du die Melvins? Und, kennst du den? Nee. Und den? Hey, komm mal auf. Was ist, kennst du den? Halt drauf an, pass auf, hier. Nein, hey. Er war genauso stark wie ich, naja, fast. Er war ziemlich dünn, ich hatte von Nirvana gehört, ja. Haben wir da im Laden sogar mal Love Bar gezogen, ihre erste Single, aber es gefiel mir nicht. Später hörte ich ihn dann Dive singen. Hey. Ja. Was ist das? Ein Maskottchen. Hier, ich schenk's dir. Danke. Hier, für dich. Hustensaft. Ja, haut total rein und ist gut für die Stimme. Hab ich selber. Sogar dieselbe Sorte, aber danke. Wir haben uns danach lange nicht gesehen. Aber ich habe an ihn gedacht. Ich habe so eine Sammlung aller Arten hübscher kleiner Schachteln. Ich habe eine besonders schöne ausgesucht. Sie war herzförmig, mit Seide überzogen. Ich habe ein paar Seemuscheln reingelegt, einen kleinen Kiefernzapfen, ein Püppchen, ja, ein witziges Teegeschirr und getrocknete Rosen. Ich habe ihm die Schachtel geschickt. Er hat nicht geantwortet. Ich war eindeutig auf der Suche nach jemandem, mit dem ich ein paar Jahre verbringen könnte. Ich hatte genug davon, immer nach jemandem zu suchen. Ich wollte Sicherheit. In dieser Hinsicht war ich immer sehr altmodisch. Einfach so rummachen, das war nie meine Sache. Naja. Es ist jetzt genau 3 Monate her, dass ein Schuss, abgefeuert in Seattle, Washington, die Rockmusikfans rund um die Welt erschütterte. Niedlich, dieses Ithaca. Das Ende der Welt. Ein Elektriker, der die Anlage reparieren sollte, fand die Leiche des Nirvana-Sängers Kurt Cobain in seinem Haus in Seattle. Was guckst du da? Als Todesursache wurde eine offensichtlich selbst zugefügte Schusswunde am Kopf festgestellt. Ja, ich war früher viel mehr gegen alles. Vor 2 Jahren hätte ich so die klassischen Sätze gesagt wie, In diese beschissene Welt, die jeden Moment in die Luft fliegen kann, kann man doch keine Kinder setzen. Aber wenn man verliebt ist, sieht man die Dinger dann doch ein bisschen anders. Die Mönche haben gesagt, sie können was tun für dich, hörst du? Es gibt Rituale, die man da anwenden kann. Und als er sich umbrachte, war er da auch allein? Ja. Und aus deiner Asche, hörst du, aus deiner Asche werden sie Zazas formen, sowas wie Brote. Und dann kommst du in ein Schrein. Weißt du, wie der heißt? Hey, hör auf zu klimpern. Mach vor allem die Kiste aus. Du, hör mal zu. Weißt du, wie der heißt? Nirvana Stupa. Da hast du dein Nirvana. Kurt! Was ist denn? Hast du die Rosen gesehen? Ich habe sie für dich gekauft. Das ganze Hotelzimmer voller Rosen. In Rom letztes Jahr eine Tournee abgebrochen hast. Die letzte Nirvana-Tournee. Kurt, das waren 26 Tage. Wir waren 26 Tage getrennt, zum ersten Mal. 26, hörst du, Kurt? Ich hab sie gezählt. Jeden einzigen. Barth beauftragte Bob Hunt, einen Privatdetektiv, ihren Mann zu suchen. Er war aus der Entziehungsklinik in Los Angeles verschwunden und hatte kurz vorher in Rom schon einen Selbstmordversuch unternommen. Wir haben Bob Hunt gefragt, warum sie ihn wohl engagiert hat. Um es so aussehen zu lassen, als suche sie. Die ganze Idee kam ihr, als Kurt sich entschloss, sich scheiden zu lassen. Das war während seiner letzten Tournee. Seine Frau war in London. Pressetermine für ihre neue Platte. Einer ihrer Ex-Liebhaber war auch da mit seiner Band. Zufällig. Kurt hatte schon länger die Vermutung, dass seine Frau ihn betrügt. Er hat von Kurt? München aus seine Anwältin angerufen und ihr mitgeteilt, dass er sich scheiden lassen soll. Kurt? Das ist dieser paranoide Wichser. $5,000 habe ich ihm gezahlt, damit er dich sucht. Und jetzt denkt er, er kann mit seinen abgefuckten Lügen noch mehr rausholen. Verdammt, Gott, schreit die scheiß Kiste aus. Es war nichts, überhaupt nichts. Es war alles in seinem Kopf. Rosen, Diamantohrringe. Sogar ein Stück vom Kolosseum hat er für mich abgeschlagen und im Vatikan Kerzenständer geklaut. Ich war überwältigt. Er war kein Mr. Romance. Wir waren 26 Tage getrennt. Er hat die schönste Hotelsuite der ganzen Stadt gebucht. Er ist zum Flughafen rausgefahren. Du warst nicht da. Ich hab den Flug verpasst, verdammt. Und den nächsten auch. Ja, ich muss mich um meine Platte kümmern. Du warst nicht da. Ich war da. Jedes Mal war ich da. Weißt du noch, nach deinem Auftritt bei Saturday Night Live, wir sind auf dem Hotelbett eingeschlafen, in voller Kleidung. Irgendwann bin ich aufgewacht. Ich war ganz verpennt. Ich wollte dich anfassen. Du warst nicht im Bett. Du lagst neben dem Bett, ganz blau im Gesicht. Ich hab dir Wasser ins Gesicht gekippt. Du hast nicht mehr geatmet. Ich hab dir in den Solarplexus geboxt, immer wieder. Ja, sie haben so gutes Dope in New York. Ein paar Minuten später saß er mir gegenüber, als habe eine Heldentat vollbracht. Überdosis. Wow, ist das cool. Sie hat von seinen Scheidungsplänen erfahren. Und nachdem Rom fehlgeschlagen war, einen Killer. In Ithacas Straßen regt sich der späte Nachmittag. Leute kommen von der Arbeit nach Hause, kaufen noch schnell etwas ein, holen ihre Kinder ab. Courtney pflügt durch die Menge wie eine taumelnde Tänzerin. Sie sieht die Leute nicht, aber die Leute sehen sie. Na, da sieht man's ja. Was hat die denn geschluckt? Beeindruckende Energie. Aber irgendwas stimmt nicht mit der. Courtney Love Cobain. Hi, Courtney. Hast du mal Feuer? Hab mich gar nicht gehört. Alle Rosen. Alle roten Rosen aus Ithaca und Umgebung sind jetzt in ihrem Hotelzimmer. Schon verrückt. Ein Albtraum. Nichts als ein Albtraum. Nichts als ein Albtraum, der Wirklichkeit wurde. Ich will das zu Ende bringen. Es war in seinem Kopf, aber es lebt weiter. It's my girl, my girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Ein Baum. Mitten im Verkehr? Was ist auf einmal los in Ithaca? Wo waren all diese Autos, diese Menschen? Und dieser Baum steht mitten im Verkehr. Seine Blätter sind müde. Die Blumenhändlerin. Was hat sie gesagt? Ein Kühlhaus? Die Rosen kommen aus dem Kühlhaus. Tote Blumen. Als ich klein war in San Francisco, tanzten die Freunde meiner Mutter um mich herum. Sie flochten mir Kränze aus Gänseblümchen und Mohn. Sie zogen mir ein grünes Kleid an und dann sollte ich den Frühling spielen. Love and Peace. Meine Mutter nannte mich Love. Love Michelle. Sie redeten immerzu von Love and Peace, aber beim Ficken waren ihnen ihre Kinder im Weg. Sie machten einen Bullshit nach dem anderen. Sie fingen Bilder an und malten sie nie zu Ende. Sie wollten eine Revolution und waren die ganze Zeit mit Töpferkursen und Trennungen beschäftigt. Das süße kleine Hippie-Baby. Wenn meine Mutter mich stillen wollte, schrie ich wie am Spieß. Das hat sie mir nie verziehen. Francis lacht, wenn ich sie auf den Arm nehme. Francis giggelt, wenn Kurt mit ihr spielt. Francis lacht und giggelt, wenn Leute sie anlachen. Sie bringt jeden dazu, sie anzulachen. Hi, Dad. Vor 7 Monaten habe ich mich der größten Verantwortung gestellt, die ein Mensch nur haben kann. Die Angst, mein Baby zu verlieren, verfolgt mich jeden Tag. Es macht mich sogar nervös, sie im Auto mitzunehmen, aus Angst vor einem Unfall. Ich schwöre, sollte ich jemals in eine ähnliche Situation kommen wie du, ich meine, die Scheidung, werde ich auf Leben und Tod um das Recht kämpfen, mein Kind versorgen zu dürfen. Ich werde alles tun, damit sie nie vergisst, dass ich sie mehr liebe als mich selbst. Ich habe nie Partei für dich oder meine Mutter ergriffen, denn als ich aufwuchs, empfand ich für euch beide die gleiche Verachtung. Francis wird es besser haben als wir, Kurt, das hast du gesagt. Sie wird nie im Warteraum eines Krankenhauses schlafen. Sie wird nicht von Onkel zu Tante weitergereicht werden. Wir werden für sie da sein. Immer, selbst wenn wir uns trennen sollten. Selbst wenn wir uns hassen sollten. Wir werden sie nie spüren lassen, hast du gesagt. Und wenn wir uns streiten sollten, wir werden es nie in ihrer Gegenwart tun. Aufwachen! Herr Sheriff, machen Sie auf! Lass mich in Ruhe. Wir wollen nur sichergehen, dass alles in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung. Einfach nur im Bad. Ist das in Ordnung? Ihre Frau sagt, Sie haben Matten da drin. Meine Frau, meine sie hat mich geschlagen. Machen Sie die Tür auf. Verhaften Sie sie. Ich muss eintreten. Hören Sie, Mr. Cobain. Ihre Frau sagt, Sie haben Waffen da drin. Ihre Frau sagt, Sie sind suizidgefährdet. Machen Sie einfach die Tür auf und alles ist okay. Dieser Baum braucht Wasser, viel Wasser. Wir schütten es literweise auf die Baumscheibe. Täglich. Es hilft nichts. Es versickert. Es ist zu wenig Erde um die Wurzeln. Sie haben das Pflanzloch zu eng gemacht. Zu viel Beton. Sagen Sie, was ist das denn eigentlich für ein Typ? Dieser fette Redneck glotzt schon die ganze Zeit zu uns rüber. Das ist Hugh. Hugh Brighton, Elektriker. Eigentlich unglaublich, dass so eine jetzt durch unser Ithaca läuft. Was will die bloß von Debbie? Haschisch verkaufen? Die hat doch zugegeben, dass sie Drogen nimmt. Im Fernsehen. Drogen. Sind der Untergang Amerikas. Aquagrün und darin weiße Explosionen. Warten auf den Vertrag. Dave und ich, wir wohnten zusammen damals. Wir hatten viel Besuch. Virgin Publishing, Charisma Records, Capitol, Columbia, sie luden uns alle zum Essen ein. Bei Geffen haben wir ja gesagt. Und das Warten. Warten auf den Vertrag, warten auf den Vorschuss. Wir hatten schon fast die ganze Wohnung ausgeräumt, lebten von Corn Dogs und im Fernsehen diese Grüner. Explosionen im Himmel über Bagdad und General Powell steht vor einer Tafel und erklärt die untergesteuerten Präzisionsbomben aquagrüner Roboter tot. Wir mussten den Fernseher versetzen, sie machten weiter im Golf. Kurt smells like Teen Spirit, hat jemand an unsere Zimmerwand gesprüht, ich schrieb an einem Song. Und plötzlich spielten wir nicht mehr vor langhaarigen College-Studenten. Plötzlich waren all diese Rednecks im Publikum. Die, die dich in der Schule immer verprügelt haben, wenn sie dachten, du bist schwul. Und diese ondulierten, zahnweiß lächelnden Cheerleader, denen du immer zu verfilzt warst. All diese Repräsentanten der Gefräßigkeit jubelten uns jetzt zu. Es wird Abend in Ithaca. Die Straßen sind wieder leerer geworden. Und die Autos leiser. Alexa Cross steht im leeren Frisiersalon vor dem Spiegel. Sie zieht ihren Kittel aus und ein T-Shirt an. Punk means freedom, hat sie da drauf drucken lassen. Diese Wut. Dieser Sound. Und dann die leisen Stellen. Sehnsucht und Hass. H-A-S-S. Hass. Was sie jetzt wohl macht. Wir sind alle Teil eines Ganzen. Mord ist eine große Verfehlung. Selbstmord. Das unabhängige Selbst ist eine Illusion. Es heißt beispielsweise, dass jemand, der die tantrischen Gelübde angenommen hat, durch Selbsttötung die Schuld... Ein Grunge-Halbgott. Ein Rockstar. Mein Mann war Chunky. Er hatte Freunde. Chunkys haben keine Freunde. Er hatte nur Connections und die Fans. I hate myself and I want to die. Wie bitte? Deutlicher und simpler kann man es nicht sagen. Die vielen Menschen, die ihn lieben. Es war wie im Gefängnis. Verdammt dazu, wütend und verzweifelt zu sein. Ihnen das zu geben, was sie von ihm wollten, damit sie ihn liebten. Er kam damit nicht klar. Was ihm fehlte, war dieses Quäntchen Rockstar. Kurt? Kurt? Es ist diese Angst, die dich fertig macht. Wenn er näher war, war es okay. Dann wusste ich, er kann zumindest jetzt in diesem Moment keinen Scheiß bauen. Aber es wurde immer schlimmer. Am Tag der New York Show im Roseland zum Beispiel. Kurt musste noch mal zum Bahnhof. Ja, er sagte zum Bahnhof. Oder er sagte, ich muss noch schnell was essen. Und alle mussten warten. Als er wiederkam, war er völlig daneben. Er hat es schlecht dosiert. Es war eigentlich zu viel für einen Auftritt. Seine Mutter war da. Und ich warf ihn einfach auf sie. So, da hast du deinen abgefuckten Sohn. Seine Augen waren weit offen wie ein Kadaver. Tot. Es war schrecklich. Ich weiß nicht warum, aber die neue Platte berührt mich nicht so sehr. Was für eine gewaltige künstlerische Entwicklung haben die Beatles in 3 Jahren gemacht. Von I Wanna Hold Your Hand zu Sergeant Pepper. Er war bei seiner Mutter und sah sie ihm bloß an und sagte mit diesem chunky Krächzen in der Stimme, ich bin nicht Heimer, ich bin nicht auf Dope. Es ist schwer, den Unterschied herauszufinden zwischen einem aufrichtigen Entertainer und einem geradlinigen Betrüger. Ich habe gekotzt bis zu dem Punkt, an dem mein Magen sich wörtlich umstülpte. Ich habe euch seine haarfeinen Nerven gezeigt, die ich aufgezogen und ernährt habe wie meine Kinder. Jeden einzelnen dekorierend, manierierend, als hätte Gott mich gefickt und diese kostbaren kleinen Eier in mich gepflanzt. Und ich paradiere mit ihnen herum, wie ein Pfau. Wie eine stolze Mutter. Wie eine Nutte. In Roseland, da war ich. War ein irres Konzert. Irgendwie, naja, wirklich irre. Es war, als gäbe es 2 Nirvana, die Smells Like Teen Spirit Band, die Leute wollten, und die 3 da auf der Bühne. Die Menge tobte und gerade als du dachtest, der Rest ist Heimspiel, ging er von der Bühne. Aber er kam wieder und brachte eine Cellistin mit. Sie setzte sich in die Mitte der Bühne und sie spielten Polly. Ein wirklich starker Song. Geht mir jedes Mal an die Nieren, wie er den Vergewaltiger macht. Polly wants a cracker, I think I should get off her first. Den Pogo-Typen gefiel das gar nicht mit dem Cello. Aber Nirvana machten einfach weiter. Dump, Something in the Way. Alles halb akustisch. Leise. Als die Leute kapierten, dass sie nicht mehr rocken werden, das war, als wäre da plötzlich ein Abgrund zwischen Bühne und Publikum. Wenn man die Fotos sieht. Es gibt eins, das zeigt ihn am Flughafen in Rom nach dem Koma, beim Abflug nach Hause. Er hat so eine blöde Kappe auf mit Ohrenklappen. Im Buggy sitzt Francis. Und ihr Vater steht da, inmitten der Leute, und wirkt völlig unbeteiligt, völlig leer, als gäbe es ihn schon nicht mehr. Um 3 oder 4 Uhr morgens warte ich auf und drehte mich zu ihm um, um mit ihm zu schlafen. Er war nicht da. Er lag am anderen Ende des Betts. Seine Hände waren grau und zu Fäusten geballt. In der einen hielt er eine 1000-Dollar-Note, in der anderen einen Brief. Du liebst mich nicht mehr, hatte er geschrieben. Ich will eher sterben, als noch eine Scheidung durchmachen. Er meinte die Scheidung seiner Eltern. Es war alles nur in seinem Kopf. Ja, ich hätte als er in L.A. in die Entziehungsklinik ging, ich hätte dem Psychiater sagen sollen, dass er in Rom einen Selbstmordversuch gemacht hat. Dann hätten sie besser auf ihn aufgepasst. Ich sollte nicht darüber reden. Offiziell war es ein Unfall. Die Plattenfirma wollte nicht schon wieder schlechte Schlagzeilen. Ein paar Tage später haben sie ihn dann gefunden. Nicht im Haus, in einem Nebengebäude. Unten war die Garage und obendrauf ein Wintergarten mit Blick über den Lake Washington. Erst hat er noch ein paar Zigaretten geraucht. Dann hat er seine Zigarrenkiste herausgeholt mit seinem Fixerbesteck. Er hat etwa die Hälfte des Pulvers benutzt, das er hatte, genau dosiert. Dann hat er sich den Lauf in den Mund gehalten und abgedrückt. Bumm. Muss ein scheußlicher Anblick gewesen sein. Aber unter dem Kopf oder dem, was davon noch übrig war, da soll tatsächlich ein Handtuch gelegen haben. In Rom im Krankenhaus, ich habe einfach nur seinen Arsch festgehalten. Ich habe ihn einfach festgehalten. Ich hatte das Gefühl, dass ich das brauche, ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe und dass er aufhören soll damit. Ich konnte nicht mehr. Ich war am Ende und es war eine dritte Person beteiligt. Das war nicht nur eine Sache zwischen mir und Kurt. Das war eine Sache zwischen mir, Kurt und Francis. Ich habe noch was übrig behalten von der Asche. Ist das okay? Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden ihm helfen. Danke. Und wenn Sie Hilfe brauchen? Ich komme schon klar. Ich bin immer klar gekommen. Die Odyssee von Cook ging weiter. 2 Handvoll ließ Courtney Love in Ithaca. Mit der restlichen Asche reiste sie weiter. Erst 5 Jahre später fand sie eine geeignete Stelle für die Bestattung. Am McLean Creek in Olympia, unweit der Klinik, in der Kurt geboren wurde, streute Frances Bean Cobain die Asche ihres Vaters in den Wind. Cobains Asche. Hörspiel von Agnieszka Lessmann. Die Personen und ihre Sprecher waren Courtney Love, Sophie Reuss, Kurt Cobain, Matthias Köberlin, Erzähler Ulrich Nöten, Alexa Mira Partecke, Hugh Heinrich Giskes, Regie Walter Adler. Produktion Südwestrundfunk 2004.